in allem, was einströmt, später zu Boden gehen. Ich, ohne die Sprache zu sprechen. Es gibt keine Hände, so wird es Haken geben. Keine Augen, Ohren, dafür auch Haken wahrscheinlich, dafür Zungen. In einem stinkenden Kühlschrank wird selten ein Held geboren, ein Löwe selten unter einem Stuhl. Du betest zum Kohlenhydrat, das dir nie begegnet ist. Du betest zu Puffreis, dem Sack, der voll Puffreis war. Die Welt ist offenbar dieser Salatkopf, Fliege. Sein Herz oder meins reflektiert Licht, eingeschweißt, einem Gefrierhuhn gleich, neben dem Baugrundstück. Schnarchende Bauaufsicht unter Schaltplänen. Überblick, eine Option. Futures auf Sterblichkeit, Erde. Die es gibt und die nicht, hausen in Stieren.